Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Familienbande. In der Zeitung wurden die neuesten Scheidungsquoten veröffentlicht. Sie sind immer auch ein gutes Indiz dafür, ob es meinem Berufsstand besser oder schlechter geht. Es ging ihm sehr gut. Ich besuchte die Familie Steiner, eine nette, durchschnittliche Familie, die in einem durchschnittlichen Haus wohnte, einen durchschnittlichen Hund besaß und ganz durchschnittlich aussah. Tag. Das ist meine Frau. Sie wird uns gleich einen Kaffee machen, nicht wahr, Martha? Willst du mir den netten Herrn nicht vorstellen, Lorenz? Das ist kein netter Herr, das ist dieser Detektiv. Maloney, wenn's recht ist. Wir haben keinen Kaffee mehr, Lorenz. Ich habe dir doch gesagt, dass du welchen mitbringen sollst. Mein Mann ist nämlich arbeitslos. Das interessiert Herrn Maloney nicht. Moment mal, vielleicht interessiert mich das doch. Schließlich muss unsereins auch von etwas leben. Keine Angst, ich verdiene genug Geld. Allerdings weiß ich nicht, wozu ich Sie engagieren sollte. Wegen Erich, Martha. Ich habe ihn wegen Erich kommen lassen. Erich ist nämlich verschwunden, Herr Maloney. Und wer ist dieser Erich? Ein Freund des Hauses. Er ist der Pate unserer Tochter und ein alter Freund von Lorenz. Nicht wahr, Lorenz? Er wird seit 3 Tagen vermisst. Er war in unserem Wochenendhaus und ist nicht mehr zurückgekommen. Sie haben ein Wochenendhaus? Allerhand für einen Arbeitslosen. Ich bin arbeitsloser Manager. Erich ist Zahnarzt. Dann ist vermutlich etwas mit ihm passiert. Wie kommen Sie darauf? Ich kenne keinen Zahnarzt, der 3 Tage blau macht. Zahnärzte sind wohl die einzigen, die tatsächlich wissen, was das Sprichwort Morgenstund hat Gold im Mund bedeutet. Am besten ist es, wenn ich Sie zum Wochenendhaus fahre, Maloney. Sie können sich dort ein wenig umsehen. Wir bestiegen sein Auto und er fuhr los. Zuerst schwieg er eine Weile, dann erzählte er irgendwelchen Unsinn aus seinem Leben. Ich brummte ab und zu vor mich hin, was ihn darin bestärkte, weiterzureden. Ich machte mich auf allerhand gefasst. Martha und ich sind seit 28 Jahren verheiratet. Außergewöhnlich finden Sie nicht. Und ehrlich gesagt verstehen wir uns immer noch nicht. Eigentlich frage ich mich seit 28 Jahren, weshalb wir damals geheiratet haben. Mir geht es vermutlich genauso. Wissen Sie, wir sind ganz verschieden. Ich mag zum Beispiel keine Butter auf das Brot, während Martha die halbe Kuh aufs Brot streicht. Oder kulturell. Ich gehe alle 3 Jahre ins Kino. Regelmäßig. Martha hingegen macht sich nichts aus Filmen. Sie ging dafür vor 12 Jahren ins Theater, davon zehrt sie heute noch. Soll ich Ihnen erzählen, wie wir uns damals kennengelernt haben? Danke, danke, aber ich verzichte auf einen Teil meines Honorars, wenn Sie für 10 Minuten den Mund halten. Schon verstanden. Ich kann auch schweigen, Maloney. Sind Sie verheiratet, Maloney? Ich sagte nichts und ich bewegte mich auch nicht. Ich schaute aus dem Fenster auf die feuchte Fahrbahn und wünschte mir, dass ein großer, schwarzer Vogel kommen möge, um diesen Herrn Steiner zu all den anderen Schwätzern zu bringen, die irgendwo zusammenhockten und eine Verschwörung gegen die Stille planten. Es dauerte noch 20 Minuten und eine endlose Folge von hirnrissigen Geschichten aus Steiners Mund, bis wir vor dem Wochenendhaus eintrafen. Wir stiegen aus und Steiner zeigte mir die Umgebung. Erich wanderte viel. Vielleicht ist er ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen und wartet jetzt auf die Rettung. Ich habe erst kürzlich im Fernsehen gesehen, dass die Leute manchmal erst nach Tagen gefunden werden. Haben Sie ein Foto Ihres Freundes? Ja, hier. Ein stattlicher Mann, kräftig und sehr groß. Also übersehen kann man ihn eigentlich nicht. Moment mal. Sehen Sie das da? Ist das nicht ein Polizeiauto? Sieht ganz danach aus. Ich ahne Schlimmes, Herr Steiner. Keine Angst, die suchen vermutlich auch nach Spuren. Ich werde denen sagen, dass ich sie engagiert habe, Maloney. Der Polizist, der auf uns zukam, machte ein grimmiges Gesicht. Er schneuzte sich die Nase und schaute sich dann um. Schließlich ging er einen kleinen Abhang hinunter. Wir folgten ihm. Sie wollen doch nicht die Polizeiarbeit behindern, Maloney. Was suchen Sie denn hier? Eine Leiche. Ein Pilot hat uns angerufen und gesagt, dass er hier unten einen leblosen Körper gesehen hat. Das ist doch nicht etwa Erich? Das muss nichts heißen. Vielleicht ist es auch ein Polizist, der bei der Suchaktion verloren gegangen ist. Da vorne! Da liegt er. Kennen Sie den Mann? Kein Zweifel. Das ist Erich. Ist er tot? Kann ich von hier aus nicht beurteilen. Wir müssen Verstärkung holen. Da kommen wir nur heran, wenn wir jemanden abseilen. Es dauerte beinahe 2 Stunden, bis die Leiche des kräftigen Erich geborgen wurde. Herr Steiner saß eine Weile wie versteinert auf einem kleinen Felsen und starrte in die Tiefe. Ich schaute mich in der Gegend um und machte dabei eine seltsame Entdeckung. Hinter der Gardine des Wochenendhauses hatte ich den Schatten eines Mannes gesehen. Ich holte Steiner und den Polizisten. Gemeinsam betraten wir das Haus. Hände hoch! Sie sind verhaftet! Ich zähle auf 3 und dann stürmen meine Kollegen das Haus! Also geben Sie auf, wer immer Sie sind! Schon gut, schon gut. Bitte nicht schießen, ich habe nichts getan. Wie sieht denn der aus? Ich dachte, so etwas findet man nur noch in einem Hippie-Museum. Die Tür war offen. Ich bin nicht eingebrochen. Ich habe nur 2-mal übernachtet. Es ist arschkalt draußen in der Nacht. Ich habe niemandem etwas getan. Ich verhafte Sie! Los, kommen Sie mit! Ja, vielleicht wäre es besser, wenn der Mann erst mal duschen würde. Der riecht ja wie ein Bataillon, das seit Wochen ohne Wasser in einem Ziegenstall eingeschlossen ist. Bei der Polizei fällt so etwas nicht auf. Toll, Maloney. Selbst die Berge krümmen sich vor Lachen. Wie machen Sie das bloß immer? Ich versuchte es ihm zu erklären. Er hörte aber nicht richtig hin. Als wir wieder in der Stadt waren, begann es zu regnen. Und auch sonst sah alles ziemlich düster aus. Ich genehmigte mir einen Schluck Whisky und machte es mir unter meinem Schreibtisch bequem. Am nächsten Morgen war es noch immer regnerisch. Ich raffte mich auf, trank eine Menge Kaffee und rauchte in aller Ruhe eine Zigarette. Dann ging ich ins Polizeipräsidium. Die Polizisten sahen alle aus, als hätten sie in der Nacht das große Los gezogen und beim Erwachen festgestellt, dass man Träume auch mit den besten Handschellen nicht dingfest machen kann. Dieser Herr Meierhofer streitet alles ab. Er sagt, er sei den Fängen einer Sekte entkommen. So sieht er auch aus. Was ist mit dem Toten? Weist Kopfverletzungen auf. Können von einem Sturz, aber auch von einem Schlag herrühren. Hat Meierhofer vielleicht den Toten beraubt? Ich werde ihn anschließend noch einmal befragen. Möchten Sie dabei sein, Maloney? Also nicht, dass ich glaube, dass das was bringt, aber es kann für Sie doch ganz lehrreich sein, wieder einmal bei einem richtigen Verhör dabei zu sein. Nicht wahr, Maloney? Wir gingen gemeinsam in das Verhörzimmer. Meierhofer sah ziemlich lädiert aus. Es fehlte ihm ein Schaufelzahn und über dem linken Auge hatte er eine lange Narbe. Seine Haare waren ein wirres Geflecht, das man gut in jede Kunstgalerie hätte hängen können. Also, noch einmal, Herr Meierhofer. Sie sind vor 2 Tagen in das Haus eingebrochen. Das Haus war nicht abgeschlossen. Ich wollte da nur übernachten. Gut, ich habe mich im Kühlschrank bedient, aber was soll's das? Das Zeugs wäre doch sonst vergammelt. Und was ist mit dem toten Mann in der Schlucht? Ja, was soll schon mit ihm sein? Haben Sie in den beiden Tagen etwas beobachtet? Beobachtet? Ja, das heißt nein. Also was nun, ja oder nein? Gibt es für Sie nichts Differenziertes? Etwas zwischen ja und nein? Das Leben ist doch kein Schwarz-Weiß-Film. Richtig. Was das Leben ist, das überlassen Sie ruhig mir. Wäre ja noch schöner, wenn wir uns von Strolchen wie Ihnen vorschreiben lassen, welche Farbe unser Leben hat. Ich verließ das Gebäude und besuchte meine Klientin. Sie waren niedergeschlagen, hatten sich aber so weit erholt, um sich gegenseitig wieder niederzumachen. Du hättest Erich warnen sollen, Lorenz. Das Gelände ist gefährlich. Erich ist seit 10 Jahren regelmäßig da draußen gewesen. Da wird er ja wohl gewusst haben, wie gefährlich das ist. Aber trotzdem, du hättest ihm zu Weihnachten bessere Bergschuhe kaufen können. Du hast doch gewusst, wie knausrig Erich in solchen Dingen war. Weshalb sollte ich ihm Bergschuhe kaufen, Martha? Er war Zahnarzt und ich arbeitslos. Falls Sie sich noch gegenseitig etwas an den Kopf schmeißen wollen, empfehle ich die Espresso-Maschine. Die schenkt ganz gewaltig ein. Vielleicht hat man Erich ermordet. Du drehst doch jetzt nicht etwa durch, oder? Vielleicht hat Ihre Frau recht, Herr Steiner. Das wäre was ganz Neues. Meine Frau hat zwar einiges zu bieten, aber recht hat sie selten. Ich glaube kaum, dass Herr Maloney sich deine Sprüche anhören will, du Bonsai-Macho. Wissen Sie, mein Mann wäre immer gern ein Mannsbild wie dieser Arnold Schwarzenegger gewesen. Aber es hat immer nur zum Woody Allen gereicht. Vermutlich hat er bis heute nicht gemerkt, dass er sein Leben lang im falschen Film auftrat. Die beiden wurden handgreiflich. Ich verzog mich in ein anderes Zimmer und traf dort auf eine junge Frau und einen jungen Mann, die mich ansahen, als sei ich soeben dem Schlund eines Altglascontainers entstiegen. Sind Sie der Detektiv, den meine Alten engagiert haben? Ja. Sind Sie nicht traurig über den Tod Ihres Patenonkels, Frau Steiner? Erich war okay, aber irgendwann musste es soweit kommen. Wieso? Komm, lass uns hier abhauen, Conny. Deine Alten spielen wieder Geschlechterkampf. Hm. Ich kann diese Leute nicht ausstehen, die nicht in Würde alt werden können. Gehören Sie auch zu der Sorte? Sie sollten sich besser mal überlegen, wie man in Würde jung sein kann, junger Mann. Das ist mein Freund, Thomas Lutz. Er mag meine Eltern nicht und sie ihn nicht, aber das ist mir egal. Sie deuteten vorhin an, dass es Sie nicht überrascht hat, dass Ihr Patenonkel tot ist. Ja, er hat viel getrunken. Vielleicht ist ihm das zum Verhängnis geworden. Genau, er hat gesoffen. Das zum Verhängnis, ja. Zum Kotzen, dieser Mann. Ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Meinen Körper kann ich noch in 30 Jahren gebrauchen. Dieser Erich war doch eigentlich schon seit Jahren tot. Ein Wunder, dass er überhaupt noch arbeiten konnte. Also ich habe ihm mein Gebiss nicht mehr anvertraut. Wissen Sie, wenn der bohrte, roch man seine Schnapsfahne. Und war so betäubt davon, dass man auf eine Spritze verzichten konnte. Ein elender Versager war er. Ein Geizkragen umdrehen. Genau. Solche Leute sind es nicht wert, dass man um sie trauert. Das ist meine Meinung. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ihn niemand nach seiner Meinung gefragt hatte. Doch er gehörte zu der Sorte Männer, die allen lauthals verkünden, dass ihr IQ gerade mal knapp die Zimmertemperatur überstieg. Mir blieb es auch weiterhin schleierhaft, wieso es Frauen gab, die sich von sowas beeindrucken ließen. Ich wollte das Haus verlassen, traf aber draußen in der Eingangshalle auf Frau Steiner, die mir verschwörerisch zublinzelte. Ich muss Ihnen etwas gestehen, Herr Maloney. Nur zu, mich kann heute nichts mehr umhauen. Sie haben doch vorhin meine Tochter gesehen, nicht wahr? Ja, nicht übel. Aber Ihren Freund würde ich am liebsten einmal durch einen Aktenvernichter lassen. Conny ist ein unehrliches Kind. Mein Mann weiß nichts davon. Verstehe. Und wer ist der Vater? Erich. Interessant. Und weshalb sagen Sie mir das? Es könnte ja sein, dass Erich nicht durch einen Unfall ums Leben kam. Und wenn das so ist, dann müsste es doch ein Motiv geben, nicht wahr? Ich begriff, worauf sie hinaus wollte. Offenbar glaubte Frau Steiner, dass Erich, der Vater ihrer Tochter, ermordet worden war. Mir konnte das recht sein. Mordfälle sind in der Regel interessanter und bringen auch mehr ein. Ich besuchte noch einmal meinen Lieblingspolizisten. Er studierte gerade ein Blatt Papier, auf dem ein paar Zahlen notiert waren. Bei genauerem Hinsehen waren es die Lottozahlen vom vergangenen Wochenende. Wir bearbeiten gerade einen Fall, bei dem ein Mann den Leuten ein todsicheres Lottosystem angedreht hat. Natürlich alles Schwindel. Aber ein Kollege, der den Betrüger verhörte, hat anschließend im Lotto gespielt und 5 richtige gehabt. Vielleicht ist an dem System doch etwas dran. Ich kann Ihnen sonst auch noch ein paar Zahlen rüberschieben, wenn es sein muss. Was ist mit diesem Toten in den Bergen? Haben Sie neue Erkenntnisse? Ja, Maloney, wir haben in einiger Entfernung einen Stein gefunden, an dem das Blut des Toten klebte. Dann war es also tatsächlich Mord. Möglich, Maloney, möglich. Leider mussten wir Meierhofer wieder freilassen. Wir konnten dem Kerl nichts nachweisen. Ich fragte ihn nach der Adresse von Meierhofer und stattete dem Mann einen Besuch ab. Er wohnte in einem halb verfallenen Haus, in dem es nach Pizza und billigem Wein roch. Ich habe doch schon der Polizei gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Die wollen mich vor Gericht bringen wegen Einbruchs. Also, das reicht mir. Ich hau ab aus diesem Scheißland. Was hat dieses Land denn noch zu bieten? Früher waren wenigstens die Züge pünktlich. Und heute? Und was für Perspektiven haben wir hier? Schauen Sie sich doch bloß die Jungen an. Entweder sie sind angepasst und blöd oder dann rassistisch und noch blöder. Und wie wollen Sie Ihre Ausreise finanzieren? Das kostet eine Menge Geld, wenn man polizeilich gesucht wird und einigermaßen sicher in einem anderen Land unterkommen will. Alles nur eine Frage der Intelligenz. Ich weiß, was ich will. Ich bin nie betteln gegangen. Ich komme schon zu Geld. Ich habe was im Kopf. Da können andere nur träumen davon. Ich habe Fantasie. Eines Tages werde ich vielleicht noch ein Buch schreiben. Oder eine Oper komponieren. Oder ein Bild malen. Oder mich selber ausstellen. Finden Sie nicht auch, dass ich eine Art Kunstwerk bin? Ehe er sich auszog und mir seinen ausgemergelten Körper zur Schau stellte, machte ich mich aus dem Staub. An der Ecke aß ich einen Hamburger und trank dazu einen lauwarmen Kaffee. Ich hatte gerade den letzten Bissen heroisch heruntergewirkt, als Meierhofer das Haus verließ und zielstrebig zur Bushaltestelle lief. Ich folgte ihm unauffällig. Zwei Haltestellen später stieg er aus. Er ging zu einer Imbissbude und setzte sich neben eine junge Frau. Bei genauerem Hinsehen war diese junge Frau niemand anderer als Conny Steiner. Scheiße! Hast du diesen Schnüffler mitgebracht? Was denn für einen Schnüffler? Sie kennen sich. Toll, das ist ja eine richtig nette Familie. Sowas habe ich mir auch immer gewünscht. Was soll der Scheiß? Ich hau jetzt ab. Nein, du bleibst. Wir müssen noch unser Geschäft über die Bühne bringen. Was denn für ein Geschäft? Schnell! Rufen Sie eine Ambulanz! Haben Sie gesehen, wer geschossen hat? Nein, das heißt, ich habe einen Schatten gesehen. Es war der Schatten einer Frau, der vorbeihuschte. Ich glaubte ihr kein Wort. Meierhofer krümmte sich am Boden, niemand kümmerte sich um ihn. Ich schaute ihn mir etwas genauer an. Er hatte eine Bauchwunde, die ziemlich übel aussah. Conny Steiner hatte meine Unaufmerksamkeit genutzt und war abgehauen. Ich sah gerade noch, wie sie in ein Auto stieg. Der Mann am Steuer war ihr Freund. Langsam bekam die ganze Sache einen tieferen Sinn. Ich wartete noch, bis die Ambulanz kam und ging dann zu der Familie Steiner. Nein, Conny ist nicht hier. Ihr ist doch nicht etwa etwas passiert? Jetzt mal Klartext, Frau Steiner. Wusste Ihre Tochter, dass dieser Erich Ihr richtiger Vater war? Wie bitte? Conny ist nicht meine Tochter? Nicht einmal diese Freude hast du mir gegönnt. Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Du wolltest doch sowieso nie ein Kind. Jetzt hast du auch keins. Ist doch gut so, oder, Lorenz? Eine Frechheit ist das. Jahrelang habe ich geglaubt, wir seien noch verheiratet wegen Conny, weil das besser für sie ist. Martha, sag mir endlich, weshalb wir noch verheiratet sind. Ja, woher soll ich das wissen? Ich ließ die beiden allein. Bei der Polizei machte ich meine Aussage und das führte dazu, dass Conny Steiner und ihr Freund Gegenstand einer Großfahndung wurden. Ich ging in mein Büro und wartete ab. Vergeblich. Auch 3 Tage später waren die beiden noch nicht geschnappt worden. Die Polizei suchte offensichtlich am falschen Ort. Ich überlegte, wo man die beiden garantiert nicht vermuten würde und ließ mich dann von einem netten älteren Herrn zu einem Ferienhaus fahren. Und sind Sie sicher, dass die beiden hier sind, Maloney? Ja, denn niemand käme auf die Idee, dass sich die beiden ausgerechnet da verstecken, wo sie einen Menschen umgebracht haben. Ich weiß nicht, Maloney. Vielleicht ist Lotto spielen doch sicherer als die Tipps von Ihnen. Seien Sie still, da kommen die beiden. Los, Kopf runter. Südamerika wäre toll. Ich mag diese Mentalität. Ach was. Lass uns nach England abhauen. Ich möchte mir da drüben ein paar Fußballspiele anschauen. Ja. Und diese Fisch und Chips. Köstlich. Nein, dann lieber nach Spanien. Quatsch. Du bist doch nur dahin, weil du nicht Englisch kannst. Na und? Englisch ist so ziemlich das Einzige, was du kannst. Jetzt müssen wir uns dann langsam entscheiden. Länger können wir nicht hierbleiben. Welches ist der sicherste Ort auf dieser Welt? Eine Einzelzelle. Ja. Auf Lebenszeit. Das haben Sie aber schön gesagt, Maloney. Scheiße! Ich knall die Typen ab! Nein, lass das! Das hat keinen Sinn mehr! Genau, legen Sie die Waffe weg. Vor Gericht werden Sie gut wegkommen. Mangels an Beweisen? Nein, mangels an Gehirnzellen. Das sind mildernde Umstände. Und ich? Sie erzählen uns nun die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Du sagst kein Wort! also gut. Erich hat mir erzählt, dass er mein Vater ist. Ich hatte danach 2 Wochen lang Bauchkrämpfe. Ich habe diesen Kerl nie gemocht. Und jetzt soll das plötzlich mein Vater sein? Da kam mein Freund auf die Idee, Erich auszunehmen. Und wie funktionierte das? Sie war eine Weile ganz lieb zu ihm. Er versprach ihr, dass all sein Geld eines Tages ihr gehören würde. Der Trottel schrieb sogar ein Testament. Da mussten wir ihn ja nur noch ins Jenseits befördern. Und Meierhofer? Wir wussten nicht, dass er im Haus war. Er hat uns beobachtet und wollte mich erpressen. Dem habe ich's aber gegeben. Wenn Sie so weitermachen, werde ich Sie noch auf der Flucht erschießen, junger Mann. Nur zu, meinen Segen haben Sie. Kann ich noch duschen, bevor Sie mich mitnehmen? Sie konnte nicht. Die beiden wurden verurteilt und die nette Familie Steiner bezahlte mir meine Spesen. Herr und Frau Steiner blieben auch weiterhin zusammen. Vermutlich hatten sie beide eingesehen, dass es für so etwas wie sie beide keine allzu großen Chancen mehr gab auf dem freien Markt.